10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, herzlich willkommen zu Radio A am 12.04. Yep. Ja. Genau, ist es. Und wenn ihr kein Corona habt, ist das eine Wiederholung. Wenn ihr kein Corona habt? Wir haben alle Corona. Wir haben alle Corona. Deshalb sitzen wir alle im Quarantänestudio. Im Quarantänestudio, nicht im Gewerbehof. Aber wir haben heute eine so eine Reichsbürgerseite, vermutlich so eine Reichsbürgerklage entdeckt. Vermutlich kommt die aus der Richtung. Bewiesen ist es noch nicht. Die klagt gegen Coroneua. Vielleicht haben wir auch alle nur Coroneua. Sehr gut. Einige Fakten sprechen aber dagegen. Wir werden alle sterben. Genau. Aber bevor wir sterben, haben wir gedacht, machen wir eine nicht so ganz Corona-Sendung, weil uns auch das teilweise, man hört nur noch von Corona, was ja auch sinnvoll ist, aber irgendwann reicht es halt auch mal. Deswegen haben wir nicht nur Corona-Themen für euch. Genau, zum Beispiel haben wir, um euch witzig zu unterhalten, ein paar Trump-Zitate eingesprochen. Zum Thema Corona. Ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall noch Humor. Ja, wir kommen leider nicht um dieses Corona. Genau. Rum. Es und geht nicht ums Bier und nicht um Rum. Nicht um Rum. Rum. Corona und dann Rum. Corona Rum. Es gibt ja, angeblich hilft Alkohol zur Desinfektion zumindest. Trump-Zitate. Dann haben wir einen Blog im Internet gefunden, an dem wir nicht ganz unbeteiligt sind. Der trägt den Namen annika.noblogs.org, also Anarchie in Karlsruhe. Und den wollen wir euch vorstellen. Und da ist auch ein Text schon veröffentlicht worden zu Corona. Irgendein Virus. Im weitesten Sinne Corona. Und den wollen wir euch vorstellen und kommentieren. Danach werden wir euch vom Blog Emma Free von dem Herrn Bergemann, Lothar Gallo Bergemann, einen Einspieler einspielen. Unter dem Titel Besser sterben Menschen als die Wirtschaft bricht ein, die Corona-Krise als Offenbarungseid des Kapitalismus. Und dann zum, glaube ich, nicht ganz Abschluss, aber es ist zwar schon jetzt fast genau, also es ist ein Monat her, der 8. März, der Weltfrauenkampftag, und da war eine nette Freundin, die hat für uns das 8. März-Bündnis Karlsruhe interviewt. Zum Weltfrauenkampftag und zu der Veranstaltung im Jubitz. Genau, dann haben wir noch was über den Karlsruher oder gebürtigen Karlsruher Gustav Landauer, der auch hier in der Region sehr aktiv war. Über den wollen wir euch auch was erzählen. Wir nennen ihn auch der gute Gustl in Baden, in Abgrenzung zum Ladegustl, das ist der, der an die Lade genagelt wird. Also, manche von uns nennen ihn so. Ja, nicht alle, aber alle. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass heute, oder genau, dieses Wochenende ist ja ein hoher Feiertag für die Menschen, an der Ladeguschel glauben. Ja, die an der Ladeguschel glauben. Also so für so die komischen Leute halt, die da an so komischen Wesen, so Aliens, glaube ich, glauben. Gaswesen. Ja, das ist ganz Ketzer. Wichtig. Wichtiges Wochenende. Die auf Kreuzen reiten oder sowas. Ja, das, ne? Wir reiten auf Kreuzen. Okay. Na gut. Dann noch was? Geht's erstmal los mit Musik, oder? Ah, Musik. Jetzt geht's los. Wir haben los jede Menge Musik. Musik, genau. Verschiedene Musiken spielen wir euch. Bis dann.

Und das sage ich deshalb, weil wir natürlich auch wild hin und her die Themen geschleudert haben. Wir haben uns aber für ein Einstiegslied von Erich Mühsam geschrieben, entschieden. Der Erich Mühsam war ja ein Zeitgenosse von Gustl Landauer. Die haben zum Beispiel zusammen in der Münchner Räterepublik zusammengearbeitet. Und da das ja thematisch passt, würden wir dann einfach mit unserem überregionalen Schwerpunktthema anfangen, und zwar dem Geburtstag von Gustl Landauer, also den 150. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, jetzt kommen wir zum Gustl, also dem guten Gustl, Gustav Landauer, der ja in Karlsruhe geboren wurde. Alter Anarchist sozusagen. Und was uns besonders gewundert hat oder auch erfreut hat, dass zum Beispiel die Badischen Neuesten Nachrichten am 7.4. einen großen, relativ guten Artikel zu Gustav Landauer veröffentlicht hat unter dem Titel Kämpfer für eine gerechte Gesellschaft. Vor 150 Jahren erblickte Anarchist und Philosoph Gustav Landauer in Karlsruhe das Licht der Welt. Daraus werden wir gleich ein bisschen zitieren, weil es war nämlich auch was am 7.4. los in Karlsruhe, eine kleine Aktion. Und wie wir ja auch schon berichtet hatten, gibt es ja auch eine Initiative, die eine Straße in Karlsruhe nach Gustav Landauer benennen will. Genau, und aus dem Eck gab es eine kleine Aktion. Und da wir faul sind und euch nicht jetzt nochmal alles neu erfinden wollen, was so Gustav Landauer angeht, einen eigenen Text verfassen oder so, haben wir euch auch noch einen Beitrag rausgesucht. Genau, und zwar zur Initiative Denkmal für Gustav Landauer gab es jetzt auch einen Beitrag, den haben Freunde von uns aufgenommen, und zwar vom Radio Blau Leipzig, und das Ganze ist vom 3.8.2017, also schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch aktuell. Wir haben auch schon einen Vortrag aufgezeichnet, der auch bei uns auf der Homepage steht, zur Antipolitik, worauf sich Gustav Landauer auch bezieht. Und jetzt könnt ihr den Vortrag bzw. den Sprechbeitrag hören. Genau, also ich würde jetzt einfach anfangen, einen Teil des Artikels, der in der BNN erschienen ist, zu zitieren, dass ihr schon mal so ein bisschen reinkommt. Und danach spielen wir euch den Beitrag ab. Genau, und zwar geht es in dem Artikel in der BNN darum, dass ja dieses Jahr 150. Geburtstag war, also am 7.4. und dass auch einige Veranstaltungen zum Gedenken geplant waren, zum Beispiel in der Mika eine Wanderausstellung, die ja auch schon in der Wagenburg war letztes Jahr, und dass da einiges ausfällt. Und jetzt fange ich an, das Zitat: Allerdings wird auf der Internetseite der Literarischen Gesellschaft am Geburtstag die Aufzeichnung einer Lesung mit Aufzügen aus dem Briefwechsel zwischen Gustav Landauer und seiner langjährigen Lebensgefährtin Hedwig Lachmann online gestellt. Außerdem plant Landauer-Aktivist Martin Haug unter dem Motto Veranstaltungen kann man verschieben, Gedenktage nicht, eine Ein-Person-Distanz-Geburtstagsperformance vor dem Standort des Geburtshauses von Gustav Landauer an der Kreuzung von Herren- und Kaiserstraße. Dort erblickte Gustav als jüngster von drei Söhnen des Händlers Hermann Landauer am 7. April 1870 das Licht der Welt. Die jüdische Kaufmannsfamilie Landauer war in Karlsruhe bestens integriert und die Söhne genossen alle eine gute Ausbildung. Soweit so als Zitat, so als kleiner Einstieg. Zu der Aktion von Martin Haug muss noch gesagt werden, es schien ganz lustig gewesen zu sein, weil da wurde mit Sprühkreide so eine kleine Gedenktafel auf dem Boden vor dem Geburtshaus aufgemalt. Und da kam dann natürlich gleich das Ordnungsamt und hat überlegt, oh, ist das jetzt erlaubt? Und Also die Leute, die da waren, haben halt Abstand gehalten, alles war alles gar kein Problem. Aber da wurde halt was mit Sprühkreide auf dem Boden hingemalt. Und da haben sie dann halt gleich so ein Reinigungsfahrzeug geholt. Und es war sehr lustig, dass dann halt allein nur dadurch, durch diesen Trubel mit Ordnungsamt und dem Reinigungsfahrzeug, erst deswegen wurden ganz viele Leute überhaupt auf die Aktion aufmerksam und haben sich das angeschaut und so haben sich Gespräche natürlich in Distanz entwickelt. Es war ganz nett wohl zu sehen, dass die Ordnungshüter und Hüterinnen vom Ordnungsamt irgendwie erst der Aktion zu einer Publicity verholfen haben. Genau, zu einer Öffentlichkeit verfolgt haben. Das ist eigentlich schon recht lustig. Genau. Aber wie gesagt, haben wir euch ja schon was rausgesucht, dass wir selber nicht so arg viel reden müssen. Und das könnt ihr jetzt hören. Ich spreche jetzt mit Jan von der Gustav Landauer Denkmalinitiative in Berlin. Hallo. Hallo. Gustav Landauer, wer war denn das eigentlich? Gustav Landauer, in München mag man ihn kennen, also er ist ein Publizist, Autor, anarchistischer Sozialist gewesen, 1870 bis 1919 hat er gelebt, wurde geboren in Karlsruhe, in einer jüdischen Familie, so Kleinbürgertum. Mein Vater hatte ein Schuhgeschäft auf der Kaiserstraße und ist auch bekannt als Kriegsgegner, es war Dramaturg, Übersetzer, Antimilitarist und Theaterkritiker, hatte schriftstellerische Ambitionen und vor allem war er auch Anarchist und ist dann zu Tode gekommen während der Niederschlagung der Münchner Räterepublik. Also er hatte da war in den Rätegremien aktiv und da also ermordet worden nach seiner Festnahme im Stadelheimer Gefängnis am 2. Mai 1919. Was war denn seine Rolle in der Münchner Räterepublik? Ja, also er ist da so ein bisschen reingeraten, dadurch, dass Kurt Eisner, also der erste Ministerpräsident, euer erster Ministerpräsident, ihn im November 1918 gebeten hat, nach München zu kommen. Er war zu der Zeit bei der Familie seiner Frau in Krumbach, weil da die Versorgungslage schon etwas besser war. Also und ist dann also Mitte November nach München und hat sich sofort in die Rätegremien im Revolutionären Arbeiterrat aktiv gewesen und der beteiligt war am Münchner Arbeiterrat und hat dann vor allem eine Rolle gespielt in der ersten Phase der Räterepublik. Also nach der Ermordung Kurt Eisners am 21. Februar gab es die Forderung nach der sofortigen Ausrufung der Räterepublik und dazu ist es dann nach einigem Hin und Her am 7. April gekommen. Und also in dieser ersten Phase vom 7. April bis zum 13. April war Landauer in München Volksbeauftragter für Volksaufklärung, Kultur, Wissenschaft und so weiter, also quasi vormals Kultusminister und hat sich also mit Fragen von Wissenschaft, Bildung und solchen Dingen vor allem dann beschäftigt, hat eine Universitätsreform versucht anzustoßen und hat von ihm überliefert ist auch noch ein Kulturprogramm, was er dann noch ausgearbeitet hat in Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger während der kommunistischen Phase ab dem 13. April. Hat denn Gustav Landauer die Münchner Räterepublik auch ideologisch geprägt? Er hat während dieser ganzen Zeit der Münchner, also der Revolution in München, hat er sich für die Beibehaltung Aufrechterhaltung des Rätesystems eingesetzt und überhaupt war er, was ich am Anfang nicht gesagt habe, vor allem auch ein radikaldemokratischer Föderalist, also sein ganzes Kulturideal gewissermaßen beruhte darauf, dass auf einem freien Zusammenschluss, also in der Theorie der freien Assoziation, die er hat dann auch noch zur Zeit der Räteregierung, der Räterevolution immer von der echten Demokratie gesprochen oder davon, dass es eben eine, insofern, ja natürlich, also er war doch recht einflussreich, also er auch einer derer, die ausgesprochen redegewandt waren, auch schon in seiner Berliner Zeit, er hat ja die meiste Zeit seines Lebens, fast drei Jahrzehnte in Berlin gewirkt, war er vor allem auch dafür bekannt, dass er viel auf sogenannten Volksversammlungen sich als Redner betätigt hat. Also er war Anfang der 90er Jahre, seit Februar 93 war er Redakteur des Sozialist, also es war das erste anarchistische Blatt dann durch seine Einwirkung in Deutschland. Das ist hervorgegangen aus der innerparteilichen Opposition der SPD. Also wenn ich kurz den Kontext seiner Politisierung kurz skizzieren darf. Also er ist 1989 ist er nach Berlin gegangen, um zu studieren und hat sich dann dort politisiert. Und das ist gerade durch das Auslaufen der Sozialistengesetze, die dann, das war absehbar, also dass die 1890 die Gesetze gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie nicht mehr verlängert würden, also dass es jetzt zu einer Organisationsdebatte innerhalb der Sozialdemokratie kam und unter den Sozialistengesetzen gab es ein Organisationsverbot und es waren nur freie Mandatare, die im Reichstag vertreten waren, sodass jetzt diese Mandatare, also die hatten gewissermaßen den Kontakt zu der Basis etwas verloren und es kam jetzt zu einer Organisationsdebatte und da gab es die Opposition der sogenannten Jungen, die jetzt die Autorität der Altvorderen und ein bisschen den Führerkult angezweifelt haben und den sogenannten und sich für eine freie Diskussion eingesetzt haben und den Sozialismus zu einer kulturellen Bewegung machen wollten und ihn nicht eingeschränkt sehen wollten auf die rein parlamentarische Beteiligung. Es war eine sehr interessante Gemengelage eigentlich von kulturellen und künstlerischen Strebungen und politischen Strebungen. Da ist dann in Berlin die Volksbühnenbewegung ist da entstanden, da war Landau auch direkt dran beteiligt an der Gründung der neuen Freien Volksbühne und war bis 1918 war er da ganz eng der neuen Freien Volksbühne verbunden. Und diese Opposition eben, diese Jungen, die wurden 1891 auf dem Erfurter Parteitag ausgeschlossen und haben dann den Verein Unabhängiger Sozialisten gegründet, 1892. Da ist auch Landauer beigetreten. Das Organ dieses, also das Blatt, das politische Blatt, dieses, das war eben der Sozialist und als Landau dann Redakteur wurde, dann ist er zunehmend in ein anarchistisches Fahrwasser gekommen, diese Zeitung. Und das war eigentlich der Beginn seiner politischen Betätigung, seiner wirklich, also eigentlichen politischen Wirksamkeit. Und er ist dann auch sehr viel durch öffentliche Auftritte und Reden in Erscheinung getreten. Also er hat sich seit früher Jugend, hat er sich für Literatur und Philosophie interessiert. Also er war ja von materiellen Sorgen weithin freigestellt als Sohn eines Schuhhändlers. Zumindest bis zu dieser Zeit, also das hat sich dann natürlich geändert, aber er hat sich sehr früh schon hatte literarische Ambitionen, hat Novellen geschrieben, Gedichte, hat auch einen Roman veröffentlicht, also es ist ein sehr vielseitiger Charakter und er war also literarisch gebildet und deshalb gehörte er zu denjenigen, die auch eben rednerisch an der Räterepublik beteiligt waren. Ja, also es war ja auch der Grund, dass Eisner ihn gebeten hat, nach München zu kommen, um durch rednerische Beiträge, wie er schrieb, an der Umbildung der Seelen mitzuwirken und da fühlte Landauer sich natürlich gerufen und obwohl das jetzt ihn eher überrumpelt hat, diese Art der Revolution. Also er hat eine andere Revolutionskonzeption, wenn man will, angehangen, die also nicht versucht, nach einem politischen Umsturz auf der Tabula rasa, aus dem Nichts eine neue Gesellschaft zu errichten, sondern die Sache umdreht und eigentlich durch den Aufbau föderalistischer Organisation und eine Restrukturierung der Gesellschaft, Genossenschaften, freie Schulen, alles sowas spielt eine große Rolle. Eigentlich zuerst eine demokratische Kraft aufzubauen, die dann wie in einem letzten Absprengen gewissermaßen einer Hülle noch, also wie in einem letzten, in einem letzten Absprengen der politischen Regierungsform dann, also dass die Revolution, das wäre nur wie ein letztes in dem Aufbau dieser demokratischen Kraft, ja. Also insofern, und das hat er eben zur Zeit der Revolution in den Rätegremien die Anfänge doch oder die Form gesehen, in der sowas sich vollziehen müsste, sowas sich vollziehen könnte und hatte sich insofern während dieser ganzen Zeit für die Aufrechterhaltung der Rätegremien auch neben der Regierung her eingesetzt. Ja, Gustav Landauer wurde ja im Zuge der Niederschlagung der Münchner Räterepublik umgebracht. Dann gab es auch ein Denkmal, das wurde von den Nazis dann zerstört und jetzt seit Juni diesem Jahres gibt es erneut in München ein Denkmal für Gustav Landauer auf dem Waldfriedhof. Ihr seid eine Initiative für ein Denkmal in Berlin. Was genau habt ihr denn da vor? Landauer wurde ja am 2. Mai 1919 ermordet und dieser Todestag, der jährt sich 2019 zum 100. Mal und auf das Datum hin versuchen wir in Berlin auch ein Denkmal zu erwirken, mit einem Denkmal im öffentlichen Stadtraum, im Stadtraum an Landauer zu erinnern. Weil eben auch er hier vor allem gewirkt hat und eine wichtige Figur war der Moderne, auch der jüdischen Moderne in Berlin. Da gibt es eine Webseite, gustav-landauer.org, also es ist ganz einfach, gustav-landauer.org und dort gibt es auch so aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen und ja, das können die Hörerinnen, wenn sie wollen, sich ja dann anschauen. Ja, dann recht herzlichen Dank an Jan von der Gustav-Landauer-Denkmalinitiative in Berlin.

Ich möchte euch jetzt ein neues kleines Blogprojekt aus Karlsruhe vorstellen, das gerade ins Laufen kommt. Und zwar den neuen, relativ neuen Blog Annika, der gerade erst online ging. Annika, die Abkürzung für Anarchismus in Karlsruhe. Annika ist der Versuch eines Netzwerks von Anarchistinnen in Karlsruhe und Umgebung. Dieser Blog soll verschiedene Einzelpersonen und Gruppen eine Plattform bieten, um über anarchistische Politik zu berichten. Ob in Form von Berichten über Aktionen, Statements, Pressemitteilungen oder Texte zur inhaltlichen Auseinandersetzung. Wer sich daran beteiligen möchte, darf sich gerne melden. Der Anarchismus ist eine soziale Bewegung, der das Ziel der Gleichwertigkeit aller Menschen zugrunde liegt. Die Utopie einer Gesellschaft fernab von Unterdrückung, Ausbeutung und Hierarchie. Die anarchistische Bewegung war in ihrer Praxis noch nie eine homogene Bewegung. Der gemeinsame Nenner ist die zugrunde liegende Gesellschaftsutopie und die solidarische Vernetzung sozialer Kämpfe. Ja, das steht bei dem Annika-Blog Anarchismus in Karlsruhe im Reiter über uns. Derzeit ist der Text, den wir euch auch eingelesen haben, den wir euch auch vorstellen wollen, zur aktuellen Corona-Krise unter dem Titel. Ja, es betrifft nicht unbedingt die aktuelle Corona-Perspektive, es ist eine anarchistische Perspektive auf den derzeitigen gesellschaftlichen Zustand unter dem Titel Freiheit und Solidarität und Freiheit jetzt. Verbunden ist der Annika-Blog auch mit unserem Radio ein Stück weit. Zuletzt gab es einen Eintrag am 1. April, die griechische Regierung stellt den Strom bei Viome ab. Viome ist die selbstverwaltete Seifen- und Putzmittelfabrik in Griechenland. Im Rahmen der Krise wurde hier der Strom abgestellt und es gab den Aktionsaufruf, sich bei den griechischen Konsulaten zu melden und dort Beschwerde gegen die Aktion einzulegen oder auch anderweitig kreativ aktiv zu werden. Ja, gut. Zudem ist die erste Ausgabe der Zeitschrift Corona Times in Karlsruhe erschienen. Diese könnt ihr auch auf dem Blog abrufen. Wie gesagt, der Blog stellt eine Plattform dar zur Sammlung anarchistischer Publikationen aus in und um Karlsruhe. Natürlich können auch überregionale Texte veröffentlicht werden. Denkbar wäre auch irgendwann aus der Blogstruktur heraus einen anarchistischen Stammtisch in Karlsruhe wiederzubeleben. Die Idee gibt es bereits. Und möglicherweise wird die auch in nicht allzu ferner Zeit in die Tat umgesetzt. Natürlich erst, wenn das wieder easy möglich ist und für alle unter den entsprechenden Maßnahmen zum Infektionsschutz irgendwie gut machbar ist. Okay, ja, warum eine anarchistische Blogplattform in Karlsruhe? Zum einen, weil es in Karlsruhe zwar keine sehr große, aber doch eine sehr beständige anarchistische Szene und Bewegung gibt, die seit vielen, vielen Jahren, also wir denken an die Anarchistinnen und Anarchisten schon vor Hunderten von Jahren, zum Beispiel haben wir ja auch einen Beitrag, oder 100 Jahren, 150 Jahren haben wir einen Beitrag über den 150-jährigen Geburtstag von Gustav Landauer. Gustav Landauer, ein Anarchist, der in Karlsruhe geboren wurde. Dazu gibt es einen eigenen Beitrag in dieser Sendung. Und ab diesem Zeitpunkt hat es eigentlich immer anarchistische Bewegungen in Karlsruhe in irgendeiner Form gegeben. Mal mehr, mal weniger. In der Hausbesetzerinnen-Szene in Karlsruhe waren die Anarchistinnen mit Sicherheit nicht schwach vertreten, sondern eher eine relativ gut sichtbare Gruppe innerhalb der Selbstverwaltungsstrukturen. Auch heute ist es so, dass Anarchistinnen in Karlsruhe in Selbstverwaltungsprojekten aktiv sind, sich zeigen, allerdings nicht die Form von Selbstverwaltung, die Reichsbürger anstreben, sondern eher die Form der freiheitlichen Selbstverwaltung, die jetzt sich wenig mit dem Existenzrecht oder mit dem, also mit dem, was sich Reichsbürger jetzt beschäftigen oder sich weniger auf die Nation berufen, sondern sich eher auf gegenseitige Hilfe, Solidarität und das gemeinsame Handeln im Sinne der anarchistischen Utopie einsetzen und aktiv sind. Ja, in Zukunft soll der Blog, wie gesagt, genutzt werden für Veröffentlichungen. Wie kann das Ganze funktionieren? Man kann über die E-Mail-Adresse, die auf dem Blog annika.noblogs.org angegeben ist, eine E-Mail schreiben, dass man gerne veröffentlichen möchte. Unter Kontakt findet ihr da die entsprechende E-Mail-Adresse annika@riser.net und das könnt ihr dann ganz einfach tun. Es gibt dann verschiedene Arten von Accounts. Man kann, wie gesagt, auch Termine veröffentlichen. Im weitesten Sinne sollte sich das Ganze mit dem Thema Anarchie und Anarchismus beschäftigen, beziehungsweise freiheitliche Utopien gegen Herrschaft und Ausbeutung. Ja, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen vor allem, oder was heißt wir, also das Annika-Projekt will vor allem zeigen, dass es ja, anarchistisch denkende Menschen in Karlsruhe gibt, die sich Gedanken machen, die zur Lokalpolitik, zur Landespolitik und so weiter und zur Idee des Anarchismus auch publizieren und schreiben. Und dieser Blog soll einfach die Möglichkeit bieten, diese ganzen Publikationen, die Ideen, die Gedanken, die Darstellungen zu aktuellen Themen und auch, wie gesagt, Berichte über Aktionen etc. an einem Ort, bezogen auf Karlsruhe eben vor allem, zu sammeln. Zudem kann das Ganze natürlich über Zeit auch zu einer Art Organisationsplattform finden, wenn man dort zum Beispiel Dinge wie einen anarchistischen Stammtisch, bestimmte Plenars, bestimmte Treffpunkte und Orte, an denen man sich zur Vernetzung und zum Austausch treffen kann, veröffentlicht, terminiert und darstellt. Ja, soweit eigentlich mal die Grundidee des Blogs annika.noblogs.org, Anarchismus in Karlsruhe. Das Projekt würde sich freuen, wenn sich Menschen melden und ihre Gedanken und Ideen in Bezug auf anarchistische Politik veröffentlichen wollen. Besonders interessant ist es natürlich immer, mit anarchistischen Ideen im Hinterkopf zur aktuellen Politik Perspektiven zu eröffnen. Die Lokalpolitik bietet hier viele Möglichkeiten. Man kann natürlich den Gedanken des Föderalismus, so wie er in Deutschland gelebt wird und wie er auch ja, von Bundes- zu Länderebene umgesetzt wird, also föderale Strukturen sind durchaus auch im anarchistischen Gedankengut, in der anarchistischen Ideenwelt zu finden. Und man kann sich natürlich auch immer in Abgrenzung des Föderalismus eines in dieser Form aufgestellten kapitalistischen Staates ja, kritisch entgegenstellen und andere föderale Ideen nach außen tragen. Gut, also, wie gesagt, das Projekt freut sich total über Artikel, die eingereicht werden, über Menschen, die es selbst veröffentlichen wollen. Meldet euch unter annika.riseup.net. Denn auch wenn es eine sehr medienkritische Bewegung mittlerweile gibt, die in Teilen vielleicht auch ihre Berechtigung haben mag, anstatt Lügenpresse zu schreien, sollten viele Menschen lieber wieder den Satz befolgen, den alten linksradikalen Sponti-Satz eigentlich: Don't hate the media, be the media. Die Dinge ein Stück weit wieder selber in die Hand nehmen, sich organisieren, Veröffentlichungen möglich machen. Das soll das Blogprojekt in Bezug auf Karlsruhe und eben das auch tätigen. Ein wichtiger Faktor, um in der öffentlichen Debatte nicht völlig unterzugehen, ist zuallererst mal sich auch öffentlich zu äußern. Ja, wir hoffen, dass das Projekt zur Vernetzung, das Projekt selbst hofft natürlich, dass das Projekt annika.noblogs.org zur Vernetzung anarchistisch denkender Menschen in Karlsruhe beiträgt. Eine kleine Anekdote, wir haben vor vielen Jahren mal, einigen Jahren jetzt schon, einen Infostand, explizit anarchistischen Infostand in der Stadt gemacht. Und da kam eine Mutter mit ihren 3 Kindern, die uns gefragt hat, ob wir den Kindern mal was über Anarchie erzählen könnten, weil sie die ganze Zeit Auseinandersetzungen mit ihren Kindern hat zu diesem Thema. Und da hat sich auch ganz klar gezeigt, dass es tatsächlich auch ein öffentliches Interesse und auch einen Bedarf gibt, dass Anarchistinnen und Anarchisten sich selber äußern und der Begriff des Anarchismus auch nicht immer nur von Menschen verwendet wird, die eigentlich eher das Ganze mit einer Idee von Chaos, Zerstörung und Weltuntergang verbinden. Als Anarchistinnen sehen wir doch eher die Krise im System und da muss ich jetzt Greta Thunberg zitieren, die gesagt hat, die Krise ist nicht jetzt, die Krise war, also frei zitiert, die Krise ist nicht jetzt, die Krise

nicht erleichtert. Und ich weiß, leicht wird es sicher nicht sein. Aber wer, wenn nicht wir? Und wenn jetzt nicht, wann dann? Jetzt ist Schadensbegrenzung noch möglich. Doch dafür muss sich sehr vieles ändern. Und jetzt fängt es an. Solidarität und Freiheit jetzt. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie ist ein altes Konzept in aller Munde: Solidarität und gegenseitige Hilfe. In Zeiten der Krise kann Solidarität und gegenseitige Hilfe helfen, Schlimmeres zu verhindern. Diese Konzepte der zwischenmenschlichen Begegnung können zudem auch in die Zukunft weisen. Gerade gründen sich mehr und mehr Gruppen, vor allem im Internet, die sich zum Ziel setzen, Menschen in großer Not Zugang zu Nahrung, Schlafsäcken, Kleidung oder medizinischen Gütern und Hygiene zu ermöglichen. Das ist toll. Konzepte der zwischenmenschlichen Beziehung, die auf Solidarität und gegenseitiger Hilfe beruhen, sind imstande, so etwas zu realisieren. Gerade jetzt sind Menschen auf besondere Weise betroffen von dem Ausschluss und Zugriff auf Versorgung, Begleitung, Unterstützung und Hilfe. In Zeiten der Krise, während der aktuellen Covid-19-Pandemie, wird die öffentliche Versorgung auf ein Minimum zurückgefahren. Ausgenommen sind die Gesundheitsversorgung und die Versorgung mit Gütern für diejenigen, welche sie sich leisten können. Die Wirtschaft soll möglichst schnell wieder angekurbelt werden. Wer die Mittel hat, soll möglichst wenig Einschränkungen im täglichen Konsum hinnehmen müssen. Verwunderlich ist dies nicht. Der Logik des vorherrschenden Wirtschaftssystems nach dem Kapitalismus stehen alle Güter erst einmal denen zur Verfügung, welche es sich leisten können, sie zu konsumieren. Konsum meint hierbei nicht die Notwendigkeit oder das Bedürfnis nach etwas, sondern erst einmal die Möglichkeit, für den Bedarf oder die Notwendigkeit zu bezahlen. Zum Beispiel ist Wohnungslosigkeit ein Problem unserer Zeit. Ein massives Problem. Jeder, jede kann davon betroffen sein. Eine persönliche Krise, eine Kündigung, Kinder als Alleinerziehende, Erziehender können ausreichen, um auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Eine unzureichende Versorgung im Gesundheitswesen ist weitestgehend allen bekannt. Welche eine seltene Erkrankung oder wenig anerkannte Symptome als gesetzlich Versicherte haben. Monatelanges Warten auf einen Facharzt oder Therapeutin-Termin gehören heute zur Tagesordnung. Menschen, welche vorrangig an der bestehenden Gesellschaftsform leiden, vergleicht das Unbehagen in der Kultur und an diesen Leib psychisch Erkranken, erleben dauerhaft die unzureichende Versorgung. Glücklich, wenn sie ein dezentrales soziales Netz haben, welches sie aufzufangen vermag. Auf dramatische Weise wird in Zeiten einer Krise wie der Covid-19-Epidemie klar, dass die am heftigsten Betroffenen am wenigsten auf die Hilfe des forschenden Wirtschafts-, Herrschafts- und Gesellschaftssystems vertrauen können. Mensch kann entgegnen, dass sich ja gerade jetzt Menschen organisieren, um die verletzlichsten Teile der Gesellschaft zu unterstützen. Das tun sie erstmal mit jedem menschlichen Recht und aus einer bitteren Notwendigkeit heraus. Gleichzeitig leben wir jedoch in einer Ordnung, welche sich auf die Fahne schreibt: Wir kümmern uns um alle und jede und jeden. Im Sinne der kapitalistischen Logik ist das richtig. Die Idee heißt, wenn sich jeder, jede um sich kümmert, ist sich um alle gekümmert. Zurückbleibende Fragmente des nahezu abgeschafften und privatisierten Sozialstaates versuchen nach Möglichkeit diejenigen aufzufangen, die es nicht schaffen, sich im wirtschaftlichen Sinne um sich selbst zu kümmern. Wer aus diesem Raster fällt, ist auf die Hilfe und Solidarität anderer angewiesen. Anderer Menschen, die sich in einer freien Vereinbarung dem Schutz von Menschen, Hilfsbedürftigen und der Erde annehmen, die bedingungslos Unterstützung leisten, die keinen Gegenwert als das persönliche Wohlsein und das zukünftige Vertrauen auf Hilfe und Solidarität in eigenen Notlagen erwarten. Genau dieser Faktor unterscheidet die gegenwärtige verordnete und bei Nichtbeachtung der Regeln unter Strafe gestellte Art der Solidarität von staatlich verordneter und bedingungsloser Solidarität. Eine Idee von bedingungsloser Solidarität und gegenseitiger Hilfe liegt in Gedanken und im Streben hin zu einer fairen und schönen Welt für alle Menschen, Tiere und der Erde selbst schon lange zugrunde. Immer wieder wird entgegnet, dass bedingungslose Solidarität und Hilfe nicht funktionieren könnte. Dieser Kritik kann Mensch die Frage nach Verlässlichkeit und Ehrlichkeit im Zwischenmenschlichen entgegenstellen. Arbeit in der gegenwärtigen Zeit ist ein Verhältnis der gegenseitigen Bedingungen. Der Boss fordert den Einsatz, während die Arbeiter, Arbeiterinnen den Lohn fordern. Wie vertrauensvoll und verlässlich sind diese Beziehungen? Jede und jeder, der die einmal aus unterschiedlichsten Gründen den Forderungen der Bosse oder Jobcenter, Berater, Beraterinnen nicht nachkommen konnte, kennt den Moment, in dem das Vertrauen bricht und Mensch alleine dasteht. Von Solidarität und gegenseitiger Hilfe ist dann oftmals wenig zu spüren. Ebenso verhält es sich in den bisherigen Krisen des Kapitalismus. Verluste wurden der Gesellschaft auferlegt. Nachfolgende Gewinne blieben stets in der Hand der Besitzenden. So verhält es sich auch in der aktuellen Krise der Covid-19-Pandemie. Billionenschwere Programme werden aufgelegt, um die aktuelle Form des kapitalistischen Wirtschaftens in Zukunft zu sichern. Es geht um die Bewahrung des Status quo in der Zukunft, das Auskommen derer zu sichern, welche am schwersten unter der derzeitigen Krise leiden, ist nur indirekt, wenn überhaupt, Ziel dieser Maßnahmen. Das Paradox der kapitalistischen Herrschaft bleibt bestehen. Es ist dem Obdachlosen gleichermaßen erlaubt, multinationalen Konzern zu kaufen, wie dem Multimilliardär schweren Unternehmen. Es ist beiden gleichermaßen verboten, unter einer Brücke im Stadtgebiet zu schlafen. Bedingungslose Solidarität und gegenseitige Hilfe als Konzept des Zusammenlebens als Form der freien Vereinbarung und dergleichen steht den oben beschriebenen Mechanismen seit langem entgegen. Jede und jeder, der oder die gerade anderen hilft und der oder dem in Zeiten der sozialen Isolation oder weniger zugespitzt des Social Distancing Gefühle der Nähe und zwischenmenschlichen Zufriedenheit zuteil werden, lebt und erfährt einen Funkenschlag des Möglichen. Eine Gesellschaft freier Menschen, welche die Freiheit des der anderen genauso achtet wie die eigene, ist keine abstrakte Utopie. Es mag im ersten darüber nachdenken sehr kompliziert erscheinen. Es mag zu dem Glauben führen, die Menschen seien dazu aufgrund der Komplexität nicht imstande. Doch wie komplex ist die bestehende Gesellschaft? Wo endet das individuelle Verständnis für die Glaubenssätze dieser Zeit? Nach den Nachrichten? Nach dem Studium? Nach dem Fernsehabend? Beim Jobcenter? Oder als Untergebener in der Firma? Das vorherrschende Wirtschaftssystem, der Kapitalismus und die damit verbundenen Glaubenssätze lassen täglich Abermillionen Menschen auf der Welt vom Glauben abfallen. Denn sie lösen sich nicht ein. Wer ackert und glaubt durch Anstrengungen, versucht über die Runden zu kommen und anschließend unverschuldet gekündigt und brotlos zu sein, glaubt bald nicht mehr an das Narrativ, eine Art Märchen des Wachstums und Hocharbeitens. Wer heute Erfahrungen mit direkter und unverordneter Solidarität und gegenseitiger Hilfe macht, egal ob als Familienmitglied, Obdachlose, Obdachloser, Solo-Selbstständiger, Pflegekraft oder was immer, tut gut daran, diese Erfahrungen mitzunehmen in eine Zeit nach der Pandemie und der nachfolgenden Krise. Diese Prinzipien und die gemachten Erfahrungen können die Basis sein, die Basis im kommenden Kampf um eine faire und schöne Welt für alle Menschen. Für eine freie und faire Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Freiheit des einen die Solidarität mit allen anderen bedingt. Eine Welt, in der sowohl die Erde als auch die freien und gleichwertigen Geschöpfe einen fairen Ort des Lebens haben, in dem das Wir vor allem die anderen sind. Solidarity is Power. Gegen die Ausbeutung und Herrschaft von Menschen über Menschen. Gemeinsam für ein ganz anderes Ganzes. Karlsruher Anarchisten aus ihrer Nachbarschaft. was uns fehlt, ist die Solidarität. Alles, was uns fehlt, ist die Solidarität. Schwab, du, bab, du, bab. Na, na, na, na, na, na, na, na. denn gleich gemacht? Der Komet ist böse. Der Komet. Wenn der Komet kommt, kommt der Komet. Er macht klare Sache. Alles geht kaputt. Alles geht kaputt. Auch meine elektrische Eisenbahn und alles, was ich sonst noch gekauft habe in meinem ganzen Leben. Alle Jacken. Alle Jacken und alle Gitarren. Alles geht kaputt. Alles geht kaputt. Du-du-du-du-du-dei-da-da-da. Auch dieser Rappel. Dieser Rappel. Hier, dieser Rappel geht kaputt. Es ist die Helge Schneider Gedächtnisrappel von Es gibt drei. Na na na na. Na na na na. Papa da ba da da da da da da da da da. Wenn der Komet kommt, wenn der Komet kommt, wenn der Komet kommt, kommt der Komet. Wow, dop, dop, dadlo, bau. Oh, oh. Die Scheiße des Monats. Ja, auch an uns geht das Thema Corona leider nicht vorbei. So, und deswegen wollen wir jetzt aber zu Anfang gar nicht mal auf uns schauen, sondern, wie wir es so gut können, auf die anderen zeigen. Gucken wir doch mal in die USA. Mit dem nackten Finger, weil es ist ja auch schon warm draußen, ne? Ja, genau. Ja, zumindest heute. Gut, also reden wir über die USA. Dort gibt es momentan, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 337.000 bestätigte Fälle. Oder zumindest nicht heute, stand Donnerstag, Dienstag. Mehr als 9.000 Menschen sind zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Und eigentlich kann sich keiner so wirklich erklären, warum es ausgerechnet die USA als mächtigste Nation so derartig getroffen hat. Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Könnt ihr jetzt vielleicht vermuten, dass irgendwie die Regierung vielleicht was damit zu tun hat? Nee, nicht die Regierung Trump. Und zwar möchten wir jetzt 30 Zitate vorstellen, die belegen, wie toll die Regierung der USA auf die Corona-Krise reagiert hat. Genau, die FAZ hat da so quasi ein Best-of veröffentlicht mit 15 Kommentaren. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen geben wir das jetzt euch zum Besten. Genau. Ja, wie gesagt, nachzulesen ist das Ganze auch auf der FAZ-Seite, wen es interessiert. Ansonsten, ja. Starten wir jetzt mal. Und zwar ist das vom 2. April 2020. Da ist es 5 Wochen her, dass Trump versprach, die Corona-Fälle von 15 auf 0 zu senken. Zu dem Zeitpunkt hatte er dann plötzlich von 200.000 Toten gesprochen und eins bleibt allerdings gleich. Wie gesagt, die US-amerikanische Regierung unter Trump macht einen tollen Job. Starten wir doch mal ganz am Anfang. Und zwar gab es am 22. Januar das erste Interview, wo es um Corona ging. Und da hat er Folgendes gesagt. Wir haben es vollkommen unter Kontrolle. Es geht um eine Person, die aus China gekommen ist. Wir haben es uns unsere Kontrolle. Alles wird gut sein. Wie gesagt, 22. Januar. Und auch am 2. Februar in einem Interview, als es 8 bekannte Fälle gab und ein eisernes Stopp gegen alle Reisenden aus China verhängt wurde, war er immer noch ziemlich und optimistisch. Wir haben das, was aus China kommt, so ziemlich ausgeschaltet. Am 10. Februar gab es dann eine Kundgebung in New Hampshire. So, dort sagte er Folgendes. Es sieht so aus, als müsste es im April vorbei sein. Wenn es wärmer wird, verschwindet es auf wundersame Weise. Die Quelle verriet Trump da übrigens auch. Und zwar hat ihm das Chinas Staatschef Xi Jinping ihm das persönlich gesagt. Und wir wissen ja, dass China da auch auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Erfahrung hatte im Kampf gegen Corona. Also eine verlässliche Quelle. Gut, gehen wir weiter. 15 Tage später, am 25. Februar, auf einer Pressekonferenz in Hyderabad in Indien. Wir stehen kurz davor, einen Impfstoff zu haben. Okay, damit ist er der Einzige. Gut, am 26. Februar ist er dann wieder in Washington, sagt dort Folgendes auf einer Pressekonferenz. Wenn man 15 Fälle hat, 15 Fälle, da sind wir in wenigen Tagen runter auf fast null. Da haben wir ziemlich gute Arbeit geleistet. Ja, er ist halt ein mathematisches Genie, unser Donald. Gut, so. Auf derselben Pressekonferenz gab er übrigens dann auch noch eine Warnung der Seuchenschutzbehörde CDC, eine Warnung der Seuchenschutzbehörde CDC ein, wonach die Frage nicht laute, ob sich das Coronavirus in den Vereinigten Staaten verbreite, sondern wann. Ich glaube nicht, dass es unvermeidlich ist. Kann gut sein, dass es passiert. Möglich. Könnte in kleinen Umfang passieren oder in größerem Umfang. Was auch immer passiert, wir sind auf alles vorbereitet. Oh, das zeigt auf jeden Fall, dass er voll die Ahnung hat. Auch kam auf dieser Pressekonferenz folgendes Zitat. Es ist wie eine Grippe. Wie eine Grippe. Ja, genau, Donald. Es ist eine Grippe. Am 28. Februar gab es dann auch wieder massive Selbstbeduselung. Glückwünsche und Dank an unseren großartigen Vizepräsidenten und die vielen Fachleute, die bei der Seuchenschutzbehörde CDC und anderen Behörden gut mit der Coronavirus-Lage umgehen. Nur ganz kleine Zahlen in den Vereinigten Staaten und Chinas Zahlen gehen auch runter. Alle Länder arbeiten gut zusammen. Es ist schön, wie Donald Trump auf Twitter mal wieder auch den Eindruck erweckt, dass er bzw. sein Vizepräsident etwas mit den Zahlen in China zu tun hat. Ja, das ist der Donald. Dementsprechend verkündet er am 5. März auf einer Fox News Veranstaltung, das ist sein Lieblingssender, in Anspielung auf die Gallup-Befragung vom Februar, in der 77% der Befragten zuversichtlich waren, dass die Regierung der Pandemie Herr werden würde, Folgendes. Wir haben die besten Umfragewerte von allen für so eine Sache. Kann gut sein. Aber am 6. März, beim Besuch der Seuchenschutzbehörde CDC, der Corona-Test war zu dieser Zeit noch Mangelware und die Mitschrift, auf die Trump sich bezog, in folgendem Zitat, war das Protokoll eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im Juli 2019, welches das Impeachment gegen Trump ausgelöst hatte. Er sagte allerdings Folgendes. Jeder, der einen Test will, bekommt einen Test. Und die Tests sind perfekt, wie der Brief perfekt war. Die Mitschrift, nicht wahr? Wie gesagt, er bringt da irgendwie vollkommen zusammenhanglose Dinge in Zusammenhang. Und, keine Ahnung. Gut, also beim Auftritt am 6. März und mit Fachleuten des CDIs, da ist er, sagt er dieses geile Zitat, ich liebe es. Ich kapiere dieses Zeug sehr gut. Die Leute staunen, dass ich es verstehe. Jeder dieser Ärzte fragt, warum wissen sie so viel darüber? Vielleicht bin ich ein Naturtalent. Vielleicht hätte ich das machen sollen, anstatt für die Präsidentschaft anzunehmen. Vielleicht hättest du das machen sollen, Donald. Am 7. März in seinem Golfclub in Mar-a-Lago in Florida sagt er Folgendes zu Journalisten. Wir werden den fantastischen Kundgebungen haben. Es läuft sehr gut, sehr gut. Und wir machen einen tollen Job mit dem Virus. So, inzwischen steigen die Zahlen immer weiter. Deswegen kommt am 9. März auf Twitter wieder ein Bugschuss gegen den politischen Gegner. Die Fake News Medien und ihre Partner, die Demokratischen Partei, tun alles, was in ihrer halb beträchtlichen Macht steht, war früher größer, um dieses Coronavirus-Lage viel stärker anzuheizen, als die Tatsachen hergeben. Über seinen Lieblingskanal Twitter. Am 10. März dann auf einer Sitzung mit republikanischen Senatoren. Wir sind gut vorbereitet und wir machen großartige Arbeit. Es wird einfach weggehen. Bleibt ruhig, es wird einfach weggehen. Gut, dann hat anscheinend Melania Trump am 10. abends nochmal ihm gut ins Gewissen geredet, denn am 11. März kam plötzlich dieses. Dies ist die aggressivste und umfassendste Anstrengung gegen ein ausländisches Virus in der neuen Geschichte. Allerdings war er auch schnell wieder beruhigt, weil ihm fiel ja jetzt Folgendes ein, am 11. März. Weil wir sehr früh reagiert haben, sehen wir deutlich weniger Virusfälle in Amerika als in Europa. Das war in einer Fernsehansprache vom 11. März, in der Trump die Einreiseverbote für Europäer ankündigte. Am 14. März sagte er dann das. Wir nutzen alle Befugnisse des Bundes, um das Virus zu besiegen. Das zeigt zumindest, dass er jetzt so ein bisschen langsam versteht, dass dieses Virus doch nicht nur eine Grippe ist. Allerdings hat er es so ganz immer noch nicht verstanden. Am 15. März kam das. Das ist ein hoch ansteckendes Virus. Es ist unglaublich. Aber wir üben eine gewaltige Kontrolle darüber aus. Genau, Donald. Genauso wie du unglaubliche Kontrolle über deine Albträume ausübst. Ja, am 16. März hat er sich dann jetzt überlegt, dass er vielleicht noch ein bisschen ein Heldenpräsident à la Roosevelt wird. Und zwar auf der Pressekonferenz zur Frage, ob Amerika in eine Rezession rutschen werde. Wir haben einen unsichtbaren Feind. Wir haben ein Problem, über das vor einem Monat niemand, aber auch nur nachgedacht hat. Donald, du hast vor einem Monat noch nicht darüber nachgedacht. Wir schon. Am 17. März sagte er dann auf einer Pressekonferenz, 6 Tage nachdem die WHO Covid-19 als Pandemie einstufte. Ich hatte das Gefühl, dass dies eine Pandemie sein würde. Lange bevor es offiziell genannt wurde. Aha, genau. Wie gesagt, er ist ja in der Tradition von Roosevelt und am 18. März ist er davon endgültig überzeugt. Ich sehe mich jetzt als Kriegspräsident. Genau. Das da hat er auch auf Twitter noch etwas zu entgegnen. Und zwar, Trump hatte schon Ende Januar die Reise für Ausländer verboten, die sich in den beiden vorigen Wochen in China aufgehalten hatten. Übrigens, Amerikaner aus China durften heimkehren. Der sagt Folgendes. Ich habe das chinesische Virus sehr ernst genommen und ich habe von Anfang an gute Arbeit geleistet, auch mit meiner sehr frühen Entscheidung, die Grenzen mit China zu schließen, gegen die Wünsche von fast allen. Ja, die fast alle hätten nämlich sich gewünscht, dass die Grenze etwas besser geschlossen wäre. Naja, am 23. März auf der Pressekonferenz, um zu begründen, warum man die Ausgangsbeschränkungen in vielen Bundesstaaten bald aufgehoben sehen wolle. Das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem selbst. Anscheinend war Melania eine Woche im Urlaub und die Berater haben wieder übernommen. Auf jeden Fall sieht er das Problem jetzt gar nicht mehr so schlimm, wie er am 24. März auf der Pressekonferenz auch nochmal verkündet. Ich würde das Land gerne zu Ostern wieder öffnen. Wäre es nicht schön, wenn die Kirche rappelvoll wären? Genau. So. Auf jeden Fall, als Melania offenbar wieder zurück war, hat sie ihm erstmal die Leviten gelesen am 28. März auf Twitter. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Wenn wir den Sieg einringen, werden wir stärker und geeinter denn je sein. Genau, und wenn die GIs erfolgreich aus Koronien zurückkehren, weil sie den Koronia besiegt haben, werden alle wieder geeint sein. Am 29. März gibt er einen Retweet von einer Aussage in einem New York Times Artikel über die täglichen Corona-Pressekonferenzen im Weißen Haus. Präsident Trump ist ein Einschalten-Quoten-Hit. Da gebe ich ihm sogar recht. Und zwar bester Comedian ever. Am 29. März auf der Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Wenn wir zwischen 100 und 200.000 Tod haben, dann haben wir alle zusammen gute Arbeit geleistet. inzwischen ist ihm offenbar auch bewusst, dass diese Pandemie nicht einfach wegreden kann. Es ist aber auch schön, wie die Tatsachen wieder einmal verdreht werden, dass er dafür sorgt, dass es nur 200.000 Tote sind von unvermeidbaren folgenden Zahlen, die er am 30. März auf einer Pressekonferenz im Rosengarten auch gegeben hat. 2,3 Millionen Menschen würden an Covid-19 sterben, wenn wir nichts täten. Und ich weiß nicht, wie letztendlich die Totenzahl lauten wird, aber es wird nur einen sehr kleinen Bruchteil davon sein. Also machen wir einen ganz schön guten Job, meine ich. Genau. Am 31. März auf einer Pressekonferenz. Wir werden jetzt zwei sehr schwere Wochen durchleben. Das werden sehr schmerzvolle, sehr, sehr schmerzvolle zwei Wochen. Das klingt sogar fast souverän. Naja, aber inzwischen ist er voll in seiner Kriegstreiberei. Deswegen am 1. April, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, in einer Pressekonferenz. Amerika führt weiterhin einen totalen Krieg, um das Virus zu besiegen. Dieses fürchterliche, fürchterliche Virus. Man sieht, wie schrecklich es ist, wenn man sich die Zahlen von gestern anschaut. Digga, hat dir jemand gesagt, du solltest vorsichtig mit totaler Krieg sein? Mensch. Naja, das war zumindest jetzt zum Stand des 2. Aprils, das, was er so von sich gegeben hat. Ich denke, wir können uns alle jetzt nicht erklären, warum die Zahlen derartig schlimm geworden sind, dass momentan Städte wie New York total überfordert mit dem Virus sind. Und mal im Ernst, ich denke, spätestens jetzt zeigt sich, dass es zwar eine Zeit lang recht witzig war, so einen Clown zum Präsidenten zu haben, aber dass er mit dieser Notlage total überfordert ist und ich denke, immer noch nicht so wirklich begriffen hat, was jetzt nötig ist, sollte uns jetzt allen offenbar werden. Ja, das war's dann wohl mal Spaßiges mit Trump. A clown had to go at a reality show, which 24/7 played. He screamed a battle cry to the living dead, who danced while the Muslims prayed. And then the News Clan landed its leading man, and now we're living in the film they made, where Bozo saddles John Wayne's private plane, and into high noon's hell hate flowed. Stephen King couldn't conceive it, and your Bobby can't believe it, that a clown got the nuclear code. Now come check out the scene, every day is Halloween. Dead ideas waltzing from their graves. Swipe right for information, bringing back that old plantation. Only this time we all get to be slaves. Cause it's good old boys on a fear run, led by a monkey on a pearl commode. A toddler with a handgun, a clown with the nuclear code. Wasn't trying to hear you, wasn't trying to hear just steady giving you the snub. You should have got together with the folks born in bad weather. Be like, baby, welcome to the club. So viva your resistance and true love's insistence. Bear the borders in your head and do. See, the king's dream is a mixtape which gives love and takes shape, changes colors to stay true. Hey, do you wanna hear a story about how hate challenged glory, but lost it at the races, you see? When Brooklyn sings a rhyme to a world out of time, as we wave bye to the clown as he saddles up. Sunset he rode, Ist uns wichtig, Teil 2. Oder 3. Wenn du nicht willst. Es geht los. Ja, Empfehlung. Wir haben keine Spendenempfehlung, aber wir haben uns gedacht, euch ist bestimmt langweilig. Und wir haben ein paar Hör- und Guck-Tipps für euch. Ich würde einfach mal anfangen. Und zwar gibt es bei der ARD Mediathek einen Beitrag, den ihr angucken könnt, Der schwache Staat, ist in der Rubrik die Story im Ersten. Und ich lese euch mal kurz noch den Klappentext sozusagen dazu. Was tut der Staat gegen rechte Gewalt? Um das herauszufinden, begleitet die Dokumentation einen Rechtsanwalt, der den Opfern Gehör verschaffen will. Und zeigt, die Zahl der Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis steigt an. Ja, dann hätte ich jetzt noch ein paar, vielleicht nicht ganz neue, schon etwas ältere Dokumentationen, die auf Arte gelaufen sind. Zum einen eine sehr gute Dokumentation über so die Geschichte und die Entwicklung des Anarchismus im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Das nennt sich, glaube ich, Kein Gott, kein Heer. Findet man auf einschlägigen Videoplattformen unter dem Titel einfach Anarchismus Arte eingeben. Sollte es kommen. Nennt sich, wie gesagt, Kein Gott, kein Heer. Die Geschichte des Anarchismus. Eine andere gute Dokumentation, die sich sehr positiv, überraschend kritisch mit dem Kapitalismus auseinandersetzt, ist auch eine Art Dokumentation, auch auf YouTube und ähnliches zu finden, nennt sich Der Kapitalismus, beschäftigt sich halt so ein bisschen kritisch damit, wie sich der Kapitalismus im 18., 19. Jahrhundert entwickelt hat, wie unter Umständen auch einige mystische Erscheinungen im Kapitalismus, wie die unsichtbare Hand, eigentlich total fehlgedeutet wurden. Und ja, das Adam Smith war es, glaube ich, der Gründer. Der hat nämlich ein zweites Buch auch geschrieben. Das ja gar nicht so kapitalismusfreundlich war, wie genau. Es, aber das wird halt nie, also wo er sich halt auch über Ethik und so Moral irgendwie so auslässt, so was ein bisschen dem widerspricht, was heute unter der unsichtbaren Hand des Marktes verstanden wird. Also ich sehe, du hast sie auch gesehen. Ich habe sie auch gesehen. Ihr müsst sie auch sehen, ist super. So, ihr habt ja nichts zu tun. Genau. Faules Pack. Ich habe dann vielleicht auch noch einen Tipp, so in eigener Sache. Und zwar haben wir haben ja das Interview zum 8. März gehört. Das findet ihr natürlich auf unserem Blog bald nochmal extra, außerhalb von dieser Sendung. Und zusätzlich waren wir vor Ort bei der 8. März-Veranstaltung im Jubitz, die jedes Jahr stattfindet, und haben euch da die Veranstaltung komplett aufgenommen. Also die Aufnahme ist über 2 Stunden. Leider war dann die Speicherkarte leer, deswegen bricht es dann so, sagen wir mal, nach 5/6 ab. Aber so, falls es euch interessiert, da gab es verschiedene Redebeiträge, Musikbeiträge, aber auch ein kleines Kabarettstück. Also man kann die Darbietung zwar nicht sehen, aber anhören, und ich glaube, die Reden sind ganz gut und wichtige Themen. Genau. Also ja, und natürlich sollte man da sagen, wo ihr es findet. Und zwar ist das radioa.noblogs.org, wo ihr natürlich auch alte Sendungen von uns anhören könnt, wenn euch langweilig ist. Also falls ihr Homeoffice macht und irgendwann keinen Bock mehr habt, irgendwie Homeoffice. Oder der normale Radiosender wieder nur über Corona berichtet. Genau, also ja, wir haben es ja versucht. Aber es ging einfach nicht, eine Radiosendung ohne Corona zu machen. Ist ja auch wichtig. Aber vielleicht Wenn ihr keine Tipps mehr habt, sollte man erstmal Musik spielen und dann. Doch, Buch. Ich habe auch Menschen, die lesen können. Sucht euch jemanden in einem Freundeskreis. Eine kleine Geschichte des Anarchismus. Beschäftigt sich so ein bisschen mit dem spanischen Bürgerkrieg. Ist eigentlich eine Biografie von dem Buenaventura Durruti. Das war ein Freiheitskämpfer im Bürgerkrieg. Eine super coole Socke. Ein sehr Mensch, der, glaube ich, sehr viel Humor gehabt hat und ja. Es ist selten ein Buch, das ein so ernstes und trauriges Thema so schön und witzig aufbereitet hat, dass ja, man doch an einigen Stellen einfach über die Absurdität des Alltagsanarchismus in einer krisenhaften Zeit dargestellt hat. Ich fand's super, immer wieder lesen, gerne. Ich kann euch dann auf jeden Fall auch nochmal was für die Ohren empfehlen, und zwar der liebe Sören Kohlhuber angefangen, einen Podcast zu produzieren. Der ist auch Autor, der hat auch ein paar Bücher geschrieben. Der begleitet auch schon seit ein paar Jahren rechte Aufmärschen und berichtet auch über Rassismus im Stadion. Und dem sein Podcast heißt Linksaußen, und den könnt ihr auf jeden Fall auch anhören. Der ist auch richtig gut. Und für alle, die gerne auf YouTube rumhängen, haben wir, da wir heute auch über Gustav Landauer gehabt haben, gibt es auch das Video Gustav Landauer, Skepsis, Mystik und Anarchie. Mir fällt jetzt auch gerade noch ein Buch ein, was wir euch, also wir zumindest da, wo ich wohne, in der WG, haben wir da viel drüber gesprochen, und im Café Noir gab es da auch Lese- und Diskussionsrunden dazu. Und zwar ist sehr interessant das Buch Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen von Eva Berendsen, Sabah Nur-Hema und Meron Mendel. Also die haben das herausgegeben, und da sind mehrere Texte, die sich um verschiedene Fehlentwicklungen in der linken bzw. radikalen Linken dreht dieses Buch. Nice, ich glaube, damit kann man jetzt einen Monat überbrücken, oder? Hoffentlich, ja. Also bis wieder unsere Sendung kommt. Ja, bis auf jeden Fall eure Lieblingssendung wieder läuft. Genau. Wenn nicht, gibt's auf jeden Fall auch noch, habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, bei media.ccc.de alle Vorträge, die vom diesjährigen Kongress des Chaos Communication Clubs stattgefunden haben, alle nochmal zum Nachgucken mit Bild. Genau. Das ist auch empfehlenswert. Genau, was mir dann auch noch einfällt, und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwann in der Sendung schon mal irgendwie genannt wurde, und zwar irgendwelche anarchistischen Menschen hier in Karlsruhe. Also damit haben wir ausnahmsweise mal nichts zu tun. Haben die Corona Times herausgebracht, die erste Ausgabe. Die findet ihr bestimmt auch im Internet. Vielleicht ist die auch irgendwo ausgedrückt und hängt an irgendeiner Wand. Wenn ihr mal spazieren geht, alleine, 1,50 Meter Abstand und so weiter, ihr wisst ja. Genau, also ist, glaube ich, ganz, also da ist ein eigener Text von den Leuten, die die Zeitung herausbringen, und ein Text von Grime Sync Kollektiv aus den USA. Die Bücher sind übrigens auch gut. Genau, also immer unterschiedliche Bücher lesen, diskutieren, unterschiedliche theoretische Ansätze und so. Zum Beispiel bin ich ja nicht so Grime Sync, aber ich kann da viel draus ziehen. Grime Sync schreibt gute Sachen. Ich lese aber auch gern andere Sachen. Und durch die Mischung, den Pluralismus finden, bla bla bla. Entschuldigung, ich fange schon an zu schwafeln. Ja, und ihr müsst ja auch nicht persönlich face-to-face diskutieren, sondern ihr könnt das natürlich auch am Telefon tun. Genau. Oder über Skype oder ähnlichen Plattformen. Genau. Ich würde sagen, nochmal Musik spielen, und dann hören uns die Hörerinnen und Hörer nochmal. Hören Sie uns. Hallo. Hört ihr uns? Okay, wir spielen Musik.

wenn ich noch einmal im Radio oder in Nachrichten irgendwas von dieser verlogenen Solidarität, die da gepredigt wird, höre, dann drehe ich durch. Die Solidarität den Pflegekräften gegenüber oder den Menschen, die an der Einkaufskasse sitzen und abkassieren, ey, das ist sau wichtige Arbeit und gut, dass die das machen, aber es ist auch ohne Corona-Krise so und euer Scheißgeklatsche könnt ihr euch sparen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass diese Anerkennung nicht nur Worthülsen sind, sondern dass diese Berufe oder diese Tätigkeiten wirklich auch systemimmanent gedacht gescheit bezahlt werden, dass die Anerkennung auch materiell, dass die Menschen leben können von ihrem Job, dass sie nicht Burnout kriegen in Pflegebereichen und so weiter und so fort. Dafür muss gekämpft werden und das ist Solidarität, wenn wir uns gemeinsam als Gesellschaft dafür einsetzen, dass eine Gleichberechtigung, also dass es eine gerechtere Verteilung gibt, eine Verteilung von oben nach unten. Und da sehe ich auch die Gefahr da drin, dass bei diesen Wirtschaftshilfen im Endeffekt sogenannte systemrelevante Unternehmen gerettet werden und dass der einfache Arbeitnehmer oder die einfache Arbeitnehmerin nichts davon hat. Dafür, darauf müssen wir schauen und ganz genau schauen. Die Überlastung in Pflege und die Überlastung bei VerkäuferInnen, die Unterbezahlung bei VerkäuferInnen, die gab es schon vorher, die sind nicht erst mit Corona gekommen. Das heißt, es ist jetzt die Wahl, entweder wir stellen uns auch weiterhin jede Woche hin, auch nach der Corona-Krise und klatschen auf dem Balkon, oder wir überlegen, wie können wir die GenossInnen, die in diesen Berufen arbeiten, sinnvoll erleichtern. Da denke ich, werden wir in der nächsten Sendung auch nochmal gut zu sprechen kommen, wo wir nochmal ins Detail gehen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Wenn der Praktikant mal darf. Genau. Und damit würden wir uns verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee. Ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren.